NDR Radio 3 Hörspiel. Wir begrüßen Sie nun am heutigen Abend zu einem Hörspiel aus unserer Reihe Musikalische Streifzüge hier auf NDR Radio 3. Möglichkeiten einer Sternstunde oder Begegnung der Herren Bach und Händel im Jahr 1747 lautet der Titel des Hörspiels, in dem der Autor Paul Bartz einigen Fragen nachgeht, die sich vielleicht so mancher Musikfreund auch schon gestellt hat. Wie kommt es, dass sich zwei Titanen der Musik wie Georg Friedrich Händel und Johann Sebastian Bach zu Lebzeiten nie begegnet sind? Dabei sind beide im gleichen Jahr geboren, fast am gleichen Tag und Ort. Interessanter noch, bei diesem utopischen Spiel mit der Musikgeschichte, ist die Frage, was hätten sie sich zu sagen gehabt, wären sie einander begegnet? Händel, der seit 1712 in London lebte, war der umjubelte Superstar einer Metropole und dazu ein exzessiver Genussmensch, der den Luxus liebte. Bach dagegen galt damals noch als Provinzkomponist, der als armer Kantor in Leipzig im geflickten Rock herumlief. Er hat, so viel ist bekannt, die Begegnung mit dem ungleich berühmteren Händel stets gesucht. Händel hat sie seinerzeit vermieden. Werden Sie also nun Zeuge einer Begegnung, die so nie stattgefunden hat. Wir wünschen gute Unterhaltung. Dennoch wage ich die Prophezeiung, heute findet eine Sternstunde statt. Denn man denke, zwei der vielleicht bedeutendsten Musiker. Die beiden wahrscheinlich bedeutendsten Musiker. Die bedeutendsten Musiker der Welt. Sie treffen heute zusammen. Hier in Leipzig. Zum ersten Mal. Aus London, Herr Georg Friedrich Händel. Ein vernünftiges Essen. Orpheus unserer Tage, bestbezahlter Musiker der Welt. Reichlich Vorspeisen. Aus Sachsen gebürtig, aber nicht in Sachsen zu Hause. Und Wein, reichlich Wein. Und wohnhaft hier in Leipzig, der Herr Thomas Kantor. Der alte Mann wird Hunger Der Herr haben. Thomas Kantor und Musikdirektor. Solch arme Schlucker haben immer Hunger. Der Herr königlich-kurfürstliche Hofkompositeur. Ich übrigens auch, immer. Also, Herr, Herr... Immer Hunger. Warum nur? Und worauf? Wie heißt er doch gleich? Bach. Wie? Mein Name ist Johann Sebastian Bach. Herr Johann Sebastian Bach. Man stelle sich also vor, Herr Händel, 62, in seiner alten Heimat unterwegs. Vierspännig. Sechsspännig. In Eile, natürlich immer in Eile. Aber in Leipzig macht er Station. Besucht die Sozietät der musikalischen Wissenschaften. Er lebt dort von der ersten Reihe aus, Samtfauteuil. Brokat. Erlebt die Aufnahme eines neuen Mitglieds, des 17. Eben dieses Herrn... Bach. Gleichfalls 62 Jahre alt. Sie sind fast gleichaltrig. Im gleichen Jahr geboren. Fast am gleichen Tag. Anschließend kleines Essen im kleinsten Kreis. Die beiden Herren unter sich. Ich prophezeie eine Sternstunde. Nach Ihnen, mein Lieber. Nach Ihnen, verehrter Meister. Aber Sie als Ehrengeist. Sie als Ehrenmitglied. Aber nun gehen Sie doch schon, guter Mann. Ach, überstanden, Gott sei Dank. Feiern strengen an, besonders wenn man nicht selbst gefeiert wird. Aber nun soll es gemütlich werden. Sehr liebenswürdig. Was? Dass Sie mich eingeladen haben zum Essen. Aber ist doch selbstverständlich beim alten Kollegen. So alt bin ich gar nicht. Dafür ein Kollege. Nur ein kleiner Musiker. Aber ziemlich groß geraten, lieber. Das liegt bei uns in der Familie. Ach, in meiner nicht. Da ist man klein. Ist ein Wundarzt, ein Barbier wie mein Vater, der Herr Doktor mit seinem fetten Haus und fettem Geld. Werde nur nicht Musiker, mein Junge. Das hat er immer gesagt, die ganze Jugend lang. Ich bin dennoch Musiker geworden. Der König der Musik. Arm der Herrscher in der Fremde, wenn er in der Heimat keinen würdigen Stellvertreter weiß. Maestro. So, jetzt wollen wir aber essen. Ich bewundere Sie außerordentlich. Ja, das scheint so üblich geworden zu sein. Immer schon hatte ich Sie einmal sehen, nur einmal sprechen wollen. Das erste Mal schon so um 1716 und dann so gegen 1730. Zu spät, mein Lieber. Wie? Sie sind zu spät gekommen mit Ihrer Bewunderung. Zu spät? Um 1690 hätten Sie auf meiner Schwelle stehen sollen, so um 1700. Da waren wir noch Kinder. Da war ich noch ein Kind. Da lag mir der Vater in den Ohren mit seinem »Wäre der nur kein Musikus!« Die Vorspeisen. Das ist Schmidt, mein treuer Schmidt. Treu seit 30 Jahren, mein Schatten sozusagen, führt den Haushalt, kümmert sich um die Geschäfte, kopiert meine Noten. Die Vorspeisen. Richtig. Kommen wir zum Wichtigen. Steinpilze, gedünsteter Spargel, Morcheln, Hummersalat. Darf ich mir die Ehre nehmen, Ihnen zu Ihrer Auszeichnung zu gratulieren, Herr Bach? Danke. Endlich mal einer, der Ehre verdient hat. Endlich! Austern! Austern? Ich hatte Austern befohlen. Sind keine da? Bin ich blind? Herr Händel? Ob ich blind bin, will ich wissen. Ich hole die Austern. Hole sie. Ach, warum er nur so laut sein muss, immer mit den Türen knallt. Er wird alt, der Schmidt, wie wir alle. Sind durch die Welt gehetzt, um am Ende nichts als alt zu sein. Sie bewundern mich, sagten Sie? Über alle Maßen. Allein Ihre Almira, ein Meisterwerk. Meine erste Oper, noch damals in Hamburg. Dann Ihre Johannespassion. Ach, die kennt man hier. Ich kenne sie. Sie, natürlich, ein Kollege. Nun ja, war ja auch mehr eine Fingerübung, diese Passion. Liegt mir einfach nicht, das Formel. Ist ja auch kein Geschäft. Da muss man mit der Wassermusik kommen, oder? Wie? Sie kennen doch wohl meine Wassermusik. Ach, eigentlich nicht. In England pfeift sie jedes Kind. Hier aber in der Heimat kennt sie nicht einmal ein Kollege. Aber so ist das wohl mit dem Heimatland. Da jubelt eine Welt mir zu, nur in der Heimat bin ich unbekannt. Ich bitte Sie. Ja, nur ein Name, nicht mehr ein Fremder. Alt geworden. Ich mach mir nichts vor. Gar nichts. Bin schon froh, wenn man von mir hier das Utrechter Tedeum kennt. Das Utrechter? Oder nicht einmal das. Aber Sie essen ja gar nichts, lieber Pach. Bach. Hä? Ich heiße Bach, Herr Händel. Händel, Herr Pach. Mit einem Ä. Händel. Aber auf Ihrer Einladung stand doch... Ach, meine guten Engländer, die schreiben mich Handel, damit sie mich Händel aussprechen können. Inzwischen schreibe ich mich selber so, in England. Aber bleibe Georg Friedrich Händel. Ein Sachse. So haben sie mich in Italien genannt. Il Sassone, der Sachse, il caro Sassone, der liebe Sachse. Viva il caro Sassone. Das haben sie immer gerufen damals in Venedig. Es lebe der liebe Sachse, der schönste Beifall meines Lebens. Den nimmt man mit in seine Dunkelheit. Sie lieben Italien auch, Herr... Bach. Natürlich Bach. Wie sonst? Früher hießen wir tatsächlich Bach. Aber in den 200 Jahren, die wir inzwischen in Sachsen sind... Ob Sie Italien lieben, habe ich gefragt. Ich war noch nie dort. Sie waren noch nie in Italien? Zu weit, zu teuer. Na ja, die Heimat tut es auch. Auf die Heimat. Auf Sie, Meister. Auf Sie, auf die große Ehrung. Mitglied in der Societät der musikalischen Wissenschaften. Eine wirklich schöne Feier. Ansprachen, na ja, die üblichen. Gute Musik. Sie hat Ihnen gefallen? Recht nett. Ja, nur ein kleiner Kanon, aber selbst verfasst. Nach einem vielleicht ganz interessanten Variationsprinzip. Ich hätte die Noten dabei. Hauptsache, der Saal war voll. Das ist das Wichtigste bei uns Musikern. Ernesti hat in der ersten Reihe gesessen. Ernesti? Der Rektor der Thomasschule. Dieser Laffe, der dauernd grinste? Mein schlimmster Feind. Keine Ahnung von Musik. Wer hat die schon? Aber sagen Sie... Bitte? Was ist das eigentlich für ein Verein, diese komische Sozietät? Ja, Sie sind doch Ehrenmitglied. Oh, mein Lieber, ich bin auch Ehrendoktor der Universität Oxford und habe keine Ahnung, was man dort eigentlich studiert. Die Sozietät gibt jedes Jahr ein Buch heraus, eine, wie ich finde, in ihrer Art höchst verdienstliche... Also nun geben Sie mal Ihren Teller her. Jetzt besorge ich Ihnen etwas zu essen. Sehr lebenswürdig. Notwendig, man verhungert ja sonst, wenn man nur zusieht. Die Sozietät also vertritt die Ansicht, Musik ist eine Wissenschaft. Dummköpfe. Ihre Meinung ist konträr. Musik ist keine Wissenschaft, Musik ist ein Geschäft. Morcheln? Aber wenn Sie nichts von der Gesellschaft halten... Eine Schinkenscheibe... Warum sind Sie dann extra nach Leipzig gekommen? Ihretwegen und etwas Pilzsalat. Meinetwegen? Wie? Sie haben eben gesagt, Sie seien meinetwegen nach Leipzig gekommen. Natürlich, auch gewissermaßen. Ich war neugierig... Auf mich? Auf Sie, die Heimat. Die will man schließlich noch mal gesehen haben, solange man noch sehen kann. Sie haben Sorgen? Womit? Mit den Augen? Nein, ja, nicht besonders. Ich leider schon. Sorgen mit den Augen? Ich werde wohl blind werden. Blind? Viele in meiner Familie sind blind geworden. Und wie, ich meine, wie macht sich das bemerkbar anfangs? Schwarze Flecken vor den Augen. Schwindelgefühle. Schwarze Flecken. Schwindel. Sie kennen das auch? Gelegentlich. Seit meinem Schlaganfall. Sie hatten einen Schlaganfall? Ganz leicht nur. Längst kuriert. Aber ein elendes Gefühl, so dazuliegen. Hilflos. Allein mit den Gespenstern. Was für Gespenster? Ach, irgendwelche. Sie sind plötzlich da, gehen nicht fort, greifen nach einem und an ihren Fingern klebt der Dreck von damals. Man muss sie abschütteln, erschlagen, eines nach dem anderen, bevor es völlig dunkel wird. Sind Sie deshalb nach Leipzig gekommen? Wie? Kamen Sie wegen der Gespenster hierher? Nein, natürlich nicht. Bin in Geschäften unterwegs. Bin immer in Geschäften unterwegs. Mein Theater macht mir Sorgen. So eingelegter Spargel. Das Ensemble. Gute Leute, aber alt, zu alt. Wo sind denn die Gewürze? Wir brauchen Nachwuchs. Majoran? Das Publikum will frisches Fleisch. So, und jetzt lassen Sie sich's erstmal schmecken. Danke, danke. Ergebensten Dank. Hier in Leipzig ist wohl nichts zu holen, was? Ich meine, hier an der Oper gibt es wohl keinen Nachwuchs, den man ein bisschen abwerben könnte. Denn Leipzig hat kein Opernhaus, Herr Händel. Kein Opernhaus? Es hat schließen müssen. Ja, und wo werden dann Ihre Opern aufgeführt? Ich schreibe keine Opern. Wie keine Opern? Ich habe noch nie Opern geschrieben. Ach, deshalb kenne ich keine. Na ja, ich bin ja auch davon abgekommen. Einfach kein Geschäft mehr. Oratorien, die sind billig und kommen gut an. Nur mein Messias nicht. Der war den Leuten zu fromm. Beim Halleluja sind alle aufgestanden. Und mir war plötzlich, als sei ich im Dom meiner Kindheit. Und ich bin es, vor dem die Leute aufstehen. Ja, Oratorien, das ist das einzig Wahre. Bleiben Sie nur dabei, Herr Bach. Ich schreibe auch keine Oratorien. Keine? Wovon leben Sie denn dann? Ich bin Thomaskantor. Thomaskantor? Herr Kantor der Kirche von St. Thomas. Aha. Außerdem Musikdirektor. Schön, schön. Musikdirektor der Stadt Leipzig. Ja, muss es wohl auch geben. Zudem trage ich den Titel eines königlich-kurfürstlichen... Sie sind wohl sehr berühmt hier in der Gegend. Nur bekannt. In der Heimat. Sie nennt mich Ihren Orpheus. Ach, so nennt mich die ganze Welt. Die Heimat nicht. Sehr richtig. Hier heißt der Orpheus Bach. Bach. Als ich in den letzten Tagen so durch diese Heimat fuhr, durch die Dörfer und Städte, Orte wie Ohrdruf... Da war mein Bruder Organist. Oder Weimar. Dort ist mein Vater Stadtorganist. Oder Eisenach. Dort bin ich geboren. In Eisenach. Mein Vater war dort Stadtpfeifer. Mein Onkel... Oder Halle, mein Geburtsort. Dort wäre ich fast mal Organist geworden. Es interessiert mich nicht, wer wo in der Heimat Musikus ist. Herr Händel. Ich bin es jedenfalls nicht. Gott sei Dank. Das ist mir klar geworden, als ich durch diese sogenannte Heimat fuhr, deren Orpheus ein kleiner Kantor ist, im geflickten Rock. Sieht man das? Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe ihn erst im Frühjahr wenden lassen. Wo nur die Austern bleiben. Schmidt wird wirklich alt. Um alles muss man sich selber kümmern. Da bleibt keine Zeit für Musik als Wissenschaft. Für ganz interessante Variationsprinzipien, für einen kleinen Kanon. Ach, der hat wirklich Spaß gemacht. Haben Sie dafür wenigstens ein vernünftiges Honorar bekommen? Nichts. Nichts? Nein, gar nichts. Ha! Und dafür arbeiten Sie? Für die Ehre. Dann allerdings muss man seine Röcke wenden lassen. Ich wurde auch schon sehr anständig bezahlt. Vom Grafen Kaiserling zum Beispiel. Sie kennen ihn? Wen? Hermann Karl Reichsgraf von Kaiserling. Er wurde mir mal vorgestellt. Er kann nicht schlafen, der Arme. Keine Nacht. Da habe ich ihm eine Musik geschrieben. Eine Klavierübung bestehend aus einer Aria mit Variationen. Man nennt sie auch die Goldberg-Variationen. Im Prinzip ganz interessant. Ich hätte die Noten dabei von der Musik. Und der Graf? Schlief der ein? Man sagt es. Bei meiner Musik ist noch keiner eingeschlafen. Sie soll oft etwas laut sein. Meine Musik? Die Austern. Endlich, meine Lieblingsspeise. Ihre auch, Herr Bach? Noch nicht. Ach, für mich das Lebenselixier. 2 Dutzend zum Frühstück, 3 Dutzend zum Mittagsmahl und abends. Aber Sie essen ja schon wieder gar nicht. Ich fürchte, ich bin etwas ungeschickt. Ach, Sie können nicht Austern essen? Ich habe es nie gelernt. Aber hat man doch im Blut, Verehrter, die Schalen leicht geöffnet, dann den Inhalt leicht geschlürft. Herr Händel hat es anfangs auch noch nicht gekonnt. Es ist gut, Schmidt. Ich habe ihn manchmal füttern müssen. Ich sagte, es ist gut. Richtig füttern. Du kannst gehen. Nicht jeder hat es gleich im Blut. Geh! Bitte. Sie haben noch nie Austern gegessen, Herr Bach? Ich glaube nicht. Aber sowas bietet eben die Heimat nicht. Dafür muss man schon nach London kommen. Ganz unglaublich, diese Stadt. Ah, sicher, sehr schön. Potthässlich, dafür groß und überall Theater, Oper, Musik. Ich würde dort gern einmal gastieren. Sie? Ich habe auch schon in Berlin gastiert, in Dresden. Berlin, Dresden, das ist nicht London, mein Lieber. Da muss man ein Tier sein, um Erfolg zu haben. Aber Sie haben dort doch auch Erfolg. Ja, weil ich ein Tier bin, Verehrter, kein kleiner Kantor. Wissen Sie, wie man mich in London nennt? The Famous Handel? Auch, aber außerdem The Charming Brute. The Charming? Das charmante Ungeheuer. Reizend, nicht? Oh, Famous Handel klingt besser. Der berühmte Handel. Wer interessiert sich schon für berühmte Leute? Davon wimmelt diese Stadt. Aber ein Ungeheuer, das dennoch Charme hat, zu ihm strömt alle Welt. Sie haben viel Humor, Herr Händel. Muss man haben, Bach, sonst verschlingen einen Londons Raubtiere. Neulich hat mich einer gezeichnet mit einem Schweinekopf. Mit einem Schweinekopf? Köstlich, einfach köstlich. Scheußlich. Warten Sie, ich habe das Blatt dabei, Sie werden... Sie werden Tränen lachen. Ich glaube kaum. Hier ist es, von John Guppy. Ein guter Mann. Ganz London hallte von Gelächter wieder, aber keiner hat so laut gelacht wie ich. Das einzige Rezept, immer lauter lachen als die anderen. Was lachen Sie denn? Das ist wirklich gut. Sag ich ja. Und sogar ähnlich. Geben Sie das Ding wieder her. Das ist ja köstlich, das ist ganz köstlich. Also, Sie haben Ihren Spaß gehabt, Herr Bach. Ein Schmierfink, dieser Guppy. Aber so ist London. Ein Dschungel, nichts als Kampf, mit allen Waffen. Keine Kränkung zu böse, kein Verdacht zu gemein, was mir schon alles hinterhergezischt wurde, weil ich so viel esse und ich Weib und Kind besitze. Wann, frage ich Sie, soll ein Künstler denn noch Zeit für eine Ehe haben? Ich bin verheiratet. Glücklich? Ja, schon das zweite Mal. Kinder? 20. 20? Ja, viele sind gestorben. Das ist der Preis des Ruhms. Wie? Diese Angriffe, Attacken, diese Geschichten über mich. Sonnen Sie sich nur in Ihrem heimatlichen Garten, verehrter Thomas Kantor. Dort sind Sie ungestört. Dort schleichen keine Raubtiere herum. Aber schlagen Sie sich London aus dem Kopf. Die große Welt, die will gelernt sein. Von Jugend an, der Kampf, die Nackenschläge, das Gift, das einem die besten Freunde in die frischen Wunden träufelt. Mein Gott, wie bin ich mein Leben lang gezaust worden, geschlagen, angegriffen. Schon damals, in Hamburg, von Matteson. Matteson? Johann Matteson. Der berühmte Kritiker? Mein bester Freund und schärfster Kritikaster. Grausam, aber ehrlich. Grausam ehrlich zu mir. Nichts war dem heilig. Niemand kam vor dem davon. Niemand. Über mich schreibt er recht nett. Über Sie? Sehr nett. Ausgesprochen freundlich. Freundlich? Matteson zu Ihnen? Er hält mich, glaube ich, für einen recht guten Komponisten. Ausgerechnet Sie. Ich könnte der Stolz ganzer Nationen sein. Stolz der Nationen? Das sagt Matteson. Und was sagt der Matteson über mich? Nicht viel eigentlich. Über den Messias? Ja, gar nichts, glaube ich. Nichts? Der Mann hat eben viel zu tun. Diese Null. Herr Händel. Ein elender Schwätzer. Lass deine Finger von Kirchenmusik. Dazu muss man fromm sein. Dazu braucht man noch einen anderen Gott als nur sich selbst. Ich verstehe nicht. Mattesons Worte. Über meine Johannespassion. Ach, was er von meiner Matthäuspassion hält, weiß ich gar nicht. Das Beste. Bestimmt das Allerbeste. Ja, das wäre schön. Ich nicht fromm. Der ich den Messias schrieb. Meinen Messias. Er soll nur Matteson schwatzen. Alle sollen schwatzen, sollen mein Lager umstehen, diese Gespenster. Herr Händel. Pardon. Pardon, Herr Thomas Kantor. Was haben Sie, Schmerzen? Etwas hier in der Brust. Sie haben sich zu sehr aufgeregt. Ja, vielleicht. Wie hieß doch Ihre Musik? Welche Musik? Diese Schlafmusik. Die Goldberg-Variation. Spielen Sie sie. Sie wollen sie hören? Sie haben doch die Noten dabei, denke ich. Ja, natürlich. Natürlich. Vielleicht verscheucht sie ein paar Gespenster. Sternstunde. Ich habe das vorausgesehen. Natürlich, auch Genies sind Menschen. Da wird getratscht und geklatscht, eben Künstler unter sich. Aber am Ende zählt doch eines nur. Frau Musiker, die holde Kunst, die große Trösterin. Hören Sie? Der Meister hebt zu spielen an. Der Meister, welcher nur... Ein ganz einfaches Prinzip. Herr Bach ganz offenbar. Eine kleine Aria? Meisterhaft. Nur eine kleine Aria. 30 Mal variieren. Genial. Einfach wie Austern essen. Und so entstanden die Goldberg-Variationen. Wirklich. Sehr beruhigend. Nur schwierig. Äußerst schwierig. Meinen Engländern dürften Sie damit nicht kommen. Die wollen Musik, die aufs Trommelfell dröhnt. Hier sind die Variationen recht beliebt. In Sachsen? Sie werden oft gespielt. Es scheint hier anderes Publikum zu geben. Ja, anspruchsvoll. Wenn man hier den Messias spielen würde, hier in der Heimat vor diesem Publikum, eine stille Abendstunde, aus Halle die Nachbarn herbeigeströmt, das also ist aus dem kleinen Händel geworden. Ich könnte mich unter Umständen zu einem Gastspiel entschließen. In Sachsen? In der Heimat. Ist schwierig, sehr schwierig, Herr Händel. Ja, mein Lieber, ich habe schon in der ganzen Welt gastiert. Die ganze Welt ist nicht Sachsen. Hier muss schon etwas wirklich gut sein, um Erfolg zu haben. Wirklich gut? Selbst von meiner Matthäus-Passion hat es geheißen, die gehört nicht in die Kirche, die gehört ins Opernhaus. Gerade einmal hat man sie gespielt. Einmal. Und das nach all der Arbeit. Sowas schmerzt, Herr Händel. Sowas schmerzt. Sowas schmerzt. Natürlich. Sie werden das nicht so ganz verstehen können. Ihnen fliegt der Erfolg nur so zu. Nicht nur, Bester, nicht nur. Sie haben auch schon Misserfolg erlebt? Misserfolg? Katastrophen! Erdbeben! Das weiß ich ja gar nicht. Natürlich nicht. Niemand weiß das hier in Sachsen. Nichts weiß man von mir, von meinem Leiden, meiner Qual. Aber Sie schmerzt es schon, wenn mal ein wenig an Ihrer Matthäus-Passion herumgemäkelt wird. Es war boshaft. Boshaft. Boshaft, nur boshaft. Was gebe ich nur für ein wenig Bosheit aus der Heimat? Aber auf mich schlägt stets der ganze Kosmos ein, mit allen Waffen. Und jedes Mal stürzt eine Welt ein. Meine Daidamia, ganze 3 Vorstellungen, die nicht einmal ausverkauft. Oder der Xerxes. Londons Erzbischof sprach von einem Sittenskandal. Aber nicht einmal das hat die Kassen gefüllt. Tragisch. Tja, vor allem finanziell. Und als ich vor 2 Jahren mein Theater schließen musste... Sie mussten schließen? Mitten in der Spielzeit. Die Abonnenten wollten ihr Geld zurück. Eine Katastrophe. Aber bevor es zum Äußersten kam, bevor ich am Ende meine Staatspapiere hätte verkaufen müssen, habe ich das Kühnste gewagt. Ich habe einen Brief geschrieben an die Abonnenten. Ich muss zu meinem Schmerz feststellen, dass meine Anstrengungen zu gefallen keine Wirkung mehr tun, während meine Ausgaben sich erheblich steigern. Schrecklich. Ich bin allerdings überzeugt, dass eine Nation, deren charakteristische Eigenschaft ihre Güte ist, Güte, das kam an, dass eine solche Nation sich betroffen fühlen würde, wenn ein Mann zugrunde ginge, weil er sich bemüht hat, sie zu unterhalten. Das ist auch rührend. Und zum Schluss, ganz sachlich, in Mr. Handels Haus am Hanover Square kann das Geld gegen Rückgabe des Billetts abgeholt werden. Erschüttert. Natürlich, sonst hätte ich das ja nicht geschrieben. Und keiner hat sein Geld zurückgewollt. Ja, mein Lieber, das hört sich etwas anders an als das Gezänk im kleinen Leipzig. Geld habe ich nie zurückzahlen müssen. Geld, was ist Geld? Um Kunst geht es, allein um Kunst. Hier mag sie als Schlafmittel dienen, doch draußen ist sie ein ewiger Kampf. Den halten Sie durch? Aufrecht. Wie damals, als diese Bettleroper herauskam, dieses Schandstück, diese schändliche Verhöhnung meiner Opern. Sie kennen das Machwerk selbstverständlich. Nein. Der erste, den ich treffe, war unglaublich, einfach mörderisch. Mein Werk öffentlich verhöhnt, verlacht, bespuckt, gegeißelt, ganz London brach in einen einzigen riesigen Lachsturm aus, ganz England, ach, was sage ich, die ganze Welt. Ich aber stand da, allein, Spottgeburt des Säkulum. Die Suppe. Ich erzähle gerade von der Bettleroper. Ja, das war eine lustige Zeit. War überhaupt nicht lustig. Was haben wir alle gelacht? Eine Oper genau wie vom Herrn Händel. Nur spielt sie unter Bettlern und Ganoven. Frechheit. Und am Schluss steht der Obergangster unterm Galgen und singt. Wie sonst die Helden von Herrn Händel singen, genauso. Bin ich ganz spaßig. Ja, das war es, Herr Bach. Und ein Riesenerfolg. Zu Schluss jetzt. Ein Wort zu Ihnen, Herr Bach. Bitte? Ich habe mir vorhin erlaubt, Ihr Spiel zu belauschen. Meisterhaft. Sie müssen einmal in London gastieren. Sie würden niemals ausgelacht. Verschwinde jetzt mit deiner Suppe. Sie nicht. Du sollst verschwinden. Sie nicht. Sie nicht. Raus. Sie nicht. Meine Misserfolge damals standen in einem großen politischen Zusammenhang, selbstverständlich. Selbstverständlich. Schmidt durchschaut das nicht, aber mir war völlig klar, mit meinem Werk wurde Weltpolitik gemacht. Ja, völlig klar. Ich bin ein Opfer der Geschichte mit fürchterlichen Folgen. Ach, meine Sänger wurden abgeworben, Gangster auf mich angesetzt. Könnte ich wohl das Salz haben? Salz? Die Suppe schmeckt ein wenig fade. Natürlich, das interessiert Sie nicht. Braucht Sie auch nicht zu interessieren. In Ihrem heimatlichen Gärtchen... Doch, doch. Ja, dort hat man eben keine Feinde. Doch, Ernesti. Ach, hat Ihnen Ernesti je mit Mord gedroht? Ja, mit meiner Entlassung. Und das ist Ihr schlimmster Feind? Mir reicht er. Na ja, wäre ich in der Heimat geblieben wie Sie, ein braver Kantor vielleicht am Dom von Halle... Für eine schöne Position. Dann müsste ich heute vielleicht auch vor irgendeinem Ernesti zittern. Würde vor ihm auf den Knien herumrutschen, mich in seine Rockschöße krallen... Dann könnte ich es mir nicht leisten, den Mächtigen den nackten Hintern zu zeigen. Das machen Sie? Na ja, nicht gerade öffentlich. Das wird Ihnen verziehen? Ah. Seezunge à la Colbert. Seezunge. Das Beste, was uns jemals Frankreich schenkte. Wann habe ich das letzte Mal Seezunge gegessen, Schmidt? Beim König, Herr Händel. Beim guten George. Ein wahrer Freund. Wie schon sein Vater. Feine Männer, diese Könige. Nur... Von Kunst verstehen Sie nichts. Naja, Fehler haben wir alle. Freunden verzeiht man sie. Es ist ein brüderlicher Bund zwischen dem König und mir. Nicht wahr, Schmidt? Sie haben sich auch innig genug darum bemüht. Ich? Mich? Ja, der König konnte Sie doch nicht ausstehen anfangs. Aber Sie krallten sich in seinen Purpur, rutschten auf den Knien... Raus mit dir! Herr Händel hat sogar ein Boot gemietet und ein Orchester. Damit ist er so lange hinter dem König hergefahren und hat dem Ärmsten die Ohren voll getröhnt, bis der Majestät gar nichts anderes übrig blieb als... Raus! Ich hoffe, die Seezunge schmeckt. Mhm. Kostet ein Vermögen. Mhm. Aber keine Sorge, ich habe mehrere. Mhm. Mich in den Purpur gekrallt. Knien gerutscht. Jawohl, das alles habe ich getan und noch viel mehr. Ich musste es tun. Nicht für mich, nur für die Kunst. Sie braucht die Macht. Und die Macht braucht sie. Nur weiß das die Macht nicht. Man muss es ihr sagen, muss es schreien, muss ihr die Ohren so lange voll dröhnen, bis sie endlich begriffen hat. Auf ihr Wohl. Mein Wohl. Daran denkt keiner. Am wenigsten ich. Mir geht es um Kunst, nicht um mein Wohl. Für Sie muss man alles tun. Alles, Herr Bach. Ich habe Feiglinge als Helden gefeiert, Niederlagen als Siege und Kriege als den wahren Frieden. Das will mir übertrieben scheinen. Ich habe übertrieben, in allem. Nichts aber so gründlich wie das Spiel mit der Macht. Ich habe sie mit meiner Kunst umarmt, verschlungen. Ich ließ mich selbst verschlingen. In ewig wollüstiger Umarmung wälzten wir uns auf dem Lotterbett, das da heißt Musik. Wahrlich, es ist mir nicht leicht gefallen. Mir, dem König der Musik. Und dort waren diese anderen sogenannten Könige. Bierstinkende Rüpel allesamt. Aber der erste wurde mein Freund, der zweite ist es geworden und... Den dritten schaffe ich auch noch. Beziehungen können wichtig sein. Aber der schlimmste Rüpel ist nicht so schlimm wie der eine Gott. Das Publikum. Die einzige Macht, vor der man wirklich zittern muss. Das stelle ich mir scheußlich vor. Scheußlich? Barbarisch. Da hockt die Meute, will ihren Fraß, bekommt ihn auch. Man selber ist der Fraß. Und nur eines zählt. Frisst die Meute oder frisst sie nicht. Das ist ja widerlich. Und immer diese Angst. Erbärmlich. Und Vorstellung zu Vorstellung. Aber nur nichts merken lassen. Man kämpft mit allen Waffen. Sieg, Bravo, Triumph, hoch der liebe Sachse. Man fühlt sich unendlich wohl und frei. Bis zur nächsten Vorstellung. Die Hölle. Wir sind Huren, Herr Bach. Und will uns keiner, ist es aus. Das Ende. Tod. Vorbei. Aber erst mal wieder raus. In die Gosse. In die nächste Vorstellung. Das habe ich nie nötig gehabt. Ja, deshalb sind Sie auch nur der Thomas-Kantor. Immerhin. Der kleine, schlecht bezahlte Kantor von St. Thomas. Sie vergessen Ihre Sitzung. Ich habe keinen Hunger mehr. Schade. Sie ist köstlich. Die erste meines Lebens. Und die letzte. Ein Thomas-Kantor kann sich Sitzungen nicht leisten. Dafür krallt er sich in keinen Purpur und fährt keinem bierstinkenden Rüpel hinterher. Die Macht kann ihm gleichgültig sein. Alles eigentlich. Vor allem das Publikum. Meine Kunst gehört mir. Nur mir. Und ich sitze in meinem Komponierstübchen. Irgendwo lärmen die Kinder. Singt die Frau ein Lied. Und ich darf spielen. Einen kleinen Kanon schaffen. Ein himmlisches Vergnügen. Spielen Sie gelegentlich, Herr Händel? Ich bin kein Kind. Ich darf es manchmal sein. Und keiner zeichnet mich mit einem Schweinekopf. Manchmal mögen die Leute meine Musik nicht. Ganz ohne weltpolitische Verstrickung. Aber ich mag sie. Meine Matthäus-Passion. Gerade einmal gespielt. In mir kann ich sie immer spielen. Eine schlichte Aufführungsstätte. Dafür gut besucht. Auch wenn das kein Geld bringt. Wissen Sie, wie viel ich für die Matthäus-Passion bekommen habe? Kein Pfennig. Weil Sie ein Stümper sind, Herr Bach. Eine Sternstunde. Ich bleibe dabei. Auch wenn ich kein Prophet sein kann. Aber eine Sternstunde wird das noch, trotz gewisser Vorfälle. Genies sind eben unberechenbar. Besonders Herr Händel. Keinen erkennt er an, nicht mal sich selbst. Das weiß nur ich. Johann Christoph Schmidt. Aber ich weiß es eben. Herr Händel erkennt auch sich selbst nicht an und die anderen schon gar nicht. Neulich zum Beispiel diesen jungen Mann, den doch alle für das künftige Genie halten, diesen Herrn Gluck. Der Junge hat keine Ahnung von Komposition. Oder damals in Italien, der große Corelli. Der Alte kann nicht einmal dirigieren. Und nun Herr Bach. Ein Genie. Wie? Das größte Genie aller Zeiten. Ein Stümper? Ich habe das nicht so gemeint. Das ist schon gut. Gar nichts ist gut, ganz unverzeihlich von mir. Aber wenn man hört, dass einer mit der Matthäus-Passion nichts verdient hat, ich bewundere Sie, Herr Bach. Sie, mich? Immer schon. Diese genialen Goldberg-Variationen. Die kannten Sie schon? Ich spiele sie oft, zur Beruhigung. Und Ihre Tanzmusik. Wenn ich Halter sein möchte. Ich habe nie Tanzmusik geschrieben. Geniale Tanzmusik. Die brandenburgischen Konzerte. Ein Jugendstreich. Ihr wohltemperiertes Klavier. Alle Partiten. Die H-Moll-Messe. Sie kennen ja wirklich alles. Ihre Matthäus-Passion. Diese ungeheuerliche Matthäus-Passion. Einiges habe ich aus Ihrer Almira. In unserer Heimat werden Sie einmal ein Heiliger sein. Der fünfte Evangelist. Und ich, immer nur the charming brute. Ein Mann von Welt, aber von dieser Welt. So wird es heißen. Selbst noch in jener Welt. Und dabei habe ich doch auch den Messias geschrieben. Kommt bald der Braten? Es gibt Wildpastete. Ach, schwerer Tokaja dazu? Sie haben wohl keine Angst vor jener Welt? Vor dieser eigentlich auch nicht. Aber Sie fürchten doch, blind zu werden. Ich fürchte es nicht, ich werde blind. Ohne Angst? Wovor? So ganz allein. Ich habe meine Familie. Nie mehr Ihre Frau sehen? Ich weiß, wie sie aussieht. Das Dunkel, die Stille. Die Kinder machen Lärm genug. Und keine Arbeit mehr. Und die hatte ich mein Leben lang. In ihrer Komponierstube. Und irgendwo lärmen die Kinder, singt die Frau ihr Lied. Ich aber, ein alter, blinder Mann, sitze allein in meinem viel zu großen Haus. Nur Schmidt ist da und knallt die Türen. Sonst Stille, Dunkelheit, das Ende. Keine Frau, keine Kinder. Man sorgt eben vor. Bach! Herr Händel! Sie kommen mit! Was, nach London? Mein Haus ist groß genug! Aber meine Familie... Sie wissen doch, wie die aussieht. Was soll ich in London? Ihre Noten kopieren? Dafür reicht Schmidt. Nein, wir leben zusammen, streiten zusammen, komponieren zusammen. Jawohl, wie schon einmal vor 20 Jahren mit diesem Italiener Bononcini. Einen Akt er, den anderen ich. Das Stück war Dreck. Die Kasse war voll. Herr Händel... Zunächst aber bringe ich Ihnen vernünftige Geschäftsmethoden bei. Matthäus Passion geschrieben und keinen Pfennig daran verdient. Eine Schande, die da... darf die Kunst nicht auf sich sitzen lassen. Herr Händel. Erstmal aber schreiben Sie ein Oratorium. Das beste Geschäft. Nur mit dem Stoff müssen Sie etwas vorsichtig sein. Nicht zu christlich, dann kommen die Juden nicht. Und nicht zu moralisch, sonst bleiben die Damen aus. Nun, Herr Bach. Zu spät, Herr Händel. Nichts ist zu spät. Ah, vor 20, 30 Jahren solch ein Angebot. Und ich hätte sogar Ihre Noten kopiert. Na, also... Also, wenn ich Sie damals kennengelernt hätte. Wir haben uns aber nicht kennengelernt. Wir hätten uns kennenlernen können. Ich war nicht oft in Deutschland. Oft genug. Um 1730 zum Beispiel. Da waren Sie in Halle. Aber nicht zu sprechen. Nicht für mich. Meine Mutter war gerade gestorben. Oder damals, um 1716. Sie waren gerade weltberühmt geworden. Sie einmal sehen, nur einmal sprechen zu dürfen. Ich glaube, da war... Der Herr Vater gestorben? Nein, da war... Da war... Irgendwas war da. Nichts. Doch, da war... Nur der kleine Herr Bach. Ich hatte keine Zeit. Ich habe niemals Zeit. Heute Abend schon. Auch heute Abend nicht. Ich müsste längst in Dresden sein. Hatten aber Zeit genug, einen kleinen Kantor zum Essen einzuladen. Ich war einfach neugierig. Ich wollte sehen... Ich musste sehen, solange ich noch sehen kann, warum ein solches Genie wie das Ihre größer als das meine... Maestro. Warum solch ein Genie wie Sie so ganz erfolglos ist. Ich habe gerade wieder einen Auftrag bekommen. Vom preußischen König. Vor dem hüten Sie sich. Der zahlt miserabel. Dann bringe ich eben ein musikalisches Opfer. Typisch Bach. Typisch Bach. Ich habe Angst gehabt, all die Jahre lang. Vor mir? Vor Ihrem Namen. Ist der denn so fürchterlich? Nur ziemlich häufig in der Heimat. Wir sind eine große Familie. Riesig. Bachs. Überall Bachs. Und jeder Bach ein Musiker. Überall, an jeder Orgel unseres Heimatlandes ein Bach. Wir sind sehr musikalisch. Ja, die Händels sind es nicht. Sie schon. Als erster, einziger und letzter. Ohne Kinder. Ohne Erben. Nur mit einem Vater, der mir Musik mit dem Stock austreiben wollte. Wer aber Bach hieß, war schon Musiker. Da habe ich jede Nacht gebetet, wäre ich doch nur ein Bach. Was, das war Ihr Gebet? Und wie gut Sie es haben, diese Bachs. Das habe ich immer gedacht. Keine reichen Väter, kein fettes Haus, kein fettes Geld, nur Musik. Das ist Ihr Leben. Musik. Immer nur Musik. Und Armut. Wie? Wir Bachs sind arm, Herr Händel. Armut ist ein großer Glanz von innen. Das sagen alle reichen Leute. Ich bin geflohen, Bach, vor Ihrem Namen. Fort aus der Heimat, hin in die Fremde. In Höhen, wohin kein Bach mir folgen kann. Und meine Musik musste immer lauter dröhnen, bis sie diesen Namen überdröhnte. Nichts, gar nichts sollte mich noch an ihn erinnern. Und nur nachts, ganz heimlich, habe ich mir Ihre Noten angesehen. Geniale Noten. Und noch immer musste ich beten, wäre ich doch nur ein Bach. Das war das schlimmste Gespenst, dieser Name. Jetzt ist er fort. Jetzt steht ein Mensch an seiner Stelle. Sie, Herr Bach. Der kleine Thomas Kantor im geflickten Rock. Dies Bild darf ich mitnehmen in meine Dunkelheit. Und wenn dort immer noch der Name Bach gegen meine Schläfen pocht, werde ich immer Sie vor mir sehen, den armen Teufel, der an meiner Tafel die erste Seezunge seines Lebens verschlingt. Deshalb sind Sie nach Leipzig gekommen? Von nun an lautet mein Gebet: Dank dir, dass ich ein Händel bin. Nur Georg Friedrich Händel. Dafür weltberühmt. Das habe ich auch schon oft gebetet. Was? Wäre ich doch nur der berühmte Händel, der König der Musik. Das beten Sie? Auch wenn ich dann nur solche Musik wie Sie geschrieben hätte. Sie schätzen sie nicht. Sie dröhnt aufs Trommelfell. Sie haben gesagt, Sie bewundern mich. Ihren Erfolg. Aber Sie wollten doch mich immer sehen, nur einmal sprechen. Ich war neugierig. Ich wollte sehen, ich musste sehen, ich musste einfach begreifen, warum eine solche Mittelmäßigkeit wie Sie so viel Erfolg hat. Herr Bach! Einmal solchen Erfolg haben wie Sie, die Macht umarmen und sich von ihr umarmen lassen, sich mit ihr auf dem Lotterbett wälzen, das da heißt Erfolg. Herr Bach! Einmal dem Publikum zum Fraß vorgeworfen sein, von ihm umjauchzt werden, hoch der liebe Sachse Herr Bach! Herr Bach! Von diesem Raubtier, dieser Meute. Herr Bach! Einmal solch einen Erfolg mit solch schlechter Musik. Ich brauche einen Schnaps. Da hocke ich in meiner sogenannten Komponierstube, Krach im ganzen Haus, die Kinder brüllen, die Frau singt stets das gleiche Lied, ich presse meine Ohren zu, flüchte in meine lächerlichen Spiele. Auf Ihr Genie. Und meine Matthäus-Passion findet immer nur in mir selbst statt. Nur dort. Eine schlichte Aufführungsstätte. Ihre Musik aber, die spielt die ganze Welt. Auf meine Musik. Der hat Erfolg, der Händel, habe ich immer nur gedacht. Und wie gut er es dabei hat, diese Ruhe, keine Frau, keine Kinder. Und wenn er einmal blind werden sollte, wie ich, wenn er blind wird, hat er doch die ganze Welt gesehen. Und ich noch nichts. Das viel größere Genie als er. Sie beneiden mich. Brennend. Das größte Kompliment meines Lebens. Entschuldigung. Ich habe mich gehen lassen. Entschuldigung, ich gehe jetzt. Erst wird gegessen. Sie sind mir nicht böse. Wir sind quitt, Herr Bach. Ich bewundere Sie, Sie bewundern mich nicht. Sie sind der kleine Thomas Kantor, ich bin the famous Handel. Punkt. Er ist kein Schrecken mehr für mich, der Name Bach. Wenn ich an die Wutanfälle denke, die ich seinetwegen bekam, wenn irgendwann Ihr Name fiel, ganz London zitterte davor. Oder gestern erst, als ich durch die Heimat fuhr, nach Halle kam, in meine Vaterstadt. Ich halte am Dom, steige zur Orgel hinauf. Spiele, kennt Sie nicht? Aus meinem Messias? Spiele also, schließe mein Spiel. Nicht so laut, Herr Händel. Ich höre die Klänge, die nur meine Klänge sind. Leiser, etwas leiser. Da schleicht sich der Küster heran, sieht mich von hinten, wie ich spiele. Spiele? Immer noch zu laut. Da sagt er doch, der Küster meiner Heimat, er wagt zu sagen, sagt, wie herrlich sie spielen, Herr Bach. Du Holzfall! Herr Händel! Schade um die Pastete. Der Name regt mich doch noch auf. Sie wollten Schmidt erwürgen. Nur die Treppe hinunterwerfen. Wie gestern den Küster. Das war das letzte Mal, Herr Händel. Es war nicht bös gemeint. Bitterböse, wie immer. Nur ein Missverständnis. Ich verstehe Herrn Händel sehr gut. Zu gut verstehe ich ihn. Ein plötzlicher Anfall. Ja, schon 30 Jahre lang. Herr Händel bedauert ihn. Nichts bedauert Mr. Händel. So ist er immer unbeherrscht. Ein Ungeheuer. Das kommt davon, wenn einer immer nur Erfolg hat. Zu viel Erfolg, zu viel Geld, zu viel Ruhm. Ja, beruhigen Sie sich doch. Sie sind anders, Herr Bach. Arm, aber anständig. Man merkt das gleich an Ihrem Spiel. Das ist Kunst. So anständig wie Sie. Im Übrigen erwäge ich meine sofortige Kündigung. Schmidt. Noch guten Appetit, Schmidt. Die Herren. Er hat nicht mal die Tür geknallt. Wenn er nun geht, für immer. Der Einzige, den ich habe. Wenn ich alt bin, blind. Er wird bleiben. Ja, wahrscheinlich. Gewiss. Bisher ist er noch nach jeder Kündigung geblieben. Zu viel Erfolg, zu viel Geld, zu viel Ruhm. Schmidt hat recht. Bin ein Ungeheuer. Man merkt das an meiner Musik. Sie hat Erfolg. Aber wirklich schlecht finden Sie sie doch nicht. Etwas laut vielleicht. An Ihrer Musik will mir auch nicht alles gefallen. Aber zu laut ist sie nicht. Meine auch nicht. Immer. Das sagen nur meine Feinde. Sie regen sich schon wieder auf. Ich brauche Champagner. Echten Champagner? Mein Lieblingsgetränk. Meines auch. Nur kann ich ihn mir nicht leisten. Ha! Ja, arm, aber anständig. Also wird es immer heißen. Durch die ganze Ewigkeit. Der arme, anständige Herr Bach. Man merkt das an seiner Musik. Und von meinem Champagnerkonsum wird man noch erzählen, wenn meine Opern längst vergessen sind. The Charming Brute. Für alle Ewigkeit. Dabei habe ich doch auch Tanzmusik geschrieben. Und ich den Messias. Verehrer interessiert das nicht. Ach Gott, schütze uns vor unseren Verehrern. Sie meinen es gut. Das ist ja das Schlimme. Bach oder Händel wird es immer heißen. Händel oder Bach. Würden Sie uns beide gelten lassen, hätten Sie die herrlichste Musik der Welt. Und wer den Thomaskantor liebt, wird das Ungeheuer hassen. Und wer das Ungeheuer bewundert, versteht vom Thomaskantor nichts. Und immer wird es heißen, der andere, der ist das wahre Genie. Ja, immer der andere. Die ganze Ewigkeit hindurch. In Ewigkeit. Sie macht uns zu natürlichen Feinden. Trinken wir darauf. Auf unsere ewige Feindschaft. Ich bitte Sie, Herr Händel. Georg Friedrich. Bitte? Mein Vorname ist Georg Friedrich. Meiner Johann Sebastian. Wen die Ewigkeit zur Feindschaft verdammt, sollte wenigstens in der Vergänglichkeit gut Freund sein. Prost, Johann Sebastian. Prost, Georg Friedrich. Das mit der herrlichsten Musik der Welt, das hat man schon damals gesagt von mir und diesem Italiener Bononcini. Er ist ein großartiger Komponist. Auf Mittelmaß. Aber unser Duell war wirklich großartig. Was, Sie haben sich... Johann Sebastian? Du hast dich duelliert? Mit Bononcini, ja. Mit unseren Opern. Er eine, ich eine, dann wieder er, dann wieder ich. So ging es Spielzeit um Spielzeit. Ein Heidenspaß. Seine Freunde pfiffen bei mir und meine bei ihm. Das Theater ständig ausverkauft. Die Kassen liefen über. Ihm wurde zugejauchzt, mir wurde zugejauchzt. Was hast du? Ja. Mir wird zugejauchzt. Dir wird zugejauchzt. Ach, mir nicht. Mir immer seltener. Aber wenn nun wir beide uns duellieren? Herr Georg Friedrich. Mit unseren Opern. Ich schreibe keine Opern. Das lernt man ganz einfach. Liebt einer, Dur. Stirbt einer, Moll. Und am Schluss immer ein Chor. Der Leipzig hat kein Opernhaus. Leipzig, deine Opern werden in London gespielt, in Paris, in Venedig, immer gleich nach einer Oper von mir. Und dazwischen mal ein Oratorium, das beruhigt. Ich weiß wirklich nicht. Auf ins Duell! Jetzt haben wir noch selbst etwas davon und nicht erst irgendeine Ewigkeit. Wenn du meinst... Kunst ist Kampf, Geschäft ein Zweikampf. Kämpfen wir also mit unseren Waffen. Als erstes führe ich in meinem Theater deine Matthäus-Passion auf. In London? Der Stoff ist ziemlich christlich. Juden kommen nicht. Und sehr moralisch. Das stört die Damen. Naja, wird schon gehen. Ich baue eine Königshymne ein. Und ich spiele hier den Messias. Hier? Hier. In der Heimat? Schade, dass unsere Begegnung nicht möglich war, Johann Sebastian. Sie war unmöglich, Georg Friedrich. Die Sternstunde. Sie findet nicht statt. Aber schade ist es. Ein Jammer. Dass Sie hier nicht den Messias spielen. Und in London nicht die Matthäus-Passion. Das geilste Stück Theater, das ich kenne. Vom ersten Halleluja an wärst du hier ein Evangelist. Der sechste. Ein Heiliger wie ich. Halleluja! Wieder viel zu laut. In unserer Reihe musikalische Streifzüge brachten wir Möglichkeiten einer Sternstunde oder die Begegnung der Herren Bach und Händel im Jahr 1747. Ein Hörspiel von Paul Bartz. Es sprachen Georg Friedrich Händel, Martin Benrath, Johann Sebastian Bach, Rolf Beusen, Johann Christoph Schmidt, Händels Faktotum, Karl Liefen, Regie Heinz Wilhelm Schwarz. Sie hörten eine Gemeinschaftsproduktion des Westdeutschen und Bayerischen Rundfunks aus dem Jahre 1985.